Dann geht's los. So, hallo und herzlich willkommen zu Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Ja, wir treffen uns die Woche schon das zweite Mal, denn es gibt viel zu tun. Ja, das stimmt. Keine schönen Tage. Keine schönen Tage. Nein, wir machen das sehr gern. Wir sitzen heute auch am Sonntag im Phonodrom und haben ja eine neue Podcast-Folge für euch vorbereitet. Naja, dass wir am Sonntag hier sitzen, ist ja noch nichts Besonderes. Wir machen das ja in unserer Freizeit. Mhm. Da müssen wir in der Woche arbeiten. Ja, worum geht's heute? Naja, wir waren ja beim Bar-Konvent, dem Bar-Konvent, nochmal es zu betonen, Bar-Konvent Berlin im Oktober und hatten ja schon eine Folge gemacht über den Gesamtüberblick und heute wollen wir uns verschiedenen Einzelthemen zuwenden und zwar am Anfang den Themen Rum und Armagnac, denn genau. Da haben wir Tastings gemacht und es ging auch gleich los. Wir waren ja kaum da, es war noch der Vormittag des ersten Tages, also 12 Uhr und es ging gleich los mit einem Rum-Tasting. Ja, wir sind am ersten Tag, 11 Uhr war Einlass, glaube ich. Gell? Mhm. Um 11.45 Uhr saßen wir schon mal rum-Tasting. Genau, und um 11 Uhr haben wir als erstes mal einen Orientierungslauf gemacht, um mal sich die neue Lokation mal anzuschauen. Und dann haben wir uns gleich Richtung Liquid Stage bewegt. Genau. Um da einen ja, alten, bekannten, guten Redner und was ist da noch, extrem in seinem Fachgebiet verankerten Menschen zu treffen. Global Rum Ambassador Ian Barella. Und Ian ist zwar sozusagen ein alter Bekannter für die Teilnehmer am Bar-Konvent und für die Freunde des Rums, aber er hat ein ganz neues Thema mitgebracht, natürlich etwas mit Rum. Ja. Nämlich Agricole Rum, kennt man sonst nur aus Frankreich, aus Madeira. Mhm. Denn das wusste ich bis dahin nicht. Neben Frankreich hat auch Madeira, also die portugiesische Insel, kurz vor Afrika, mit eben schon diesem besonderen Klima, auch Rum zu bieten. Nicht nur Wein, man kennt das ja durch Wein, dummerweise auch vor allen Dingen durch süßen Wein, obwohl die als auch normalen Trinkwein herstellen, der auch sehr, sehr gut ist, aber in Deutschland quasi unbekannt. Und sie stellen eben auch Rum her, denn dort wurde auch schon von alters her Zuckerrohr angebaut. Also als das Zuckerrohr gekommen ist, das ist ja die Frühphase der Kolonisation, das heißt also da war der Seefahrt, sagen wir mal, da war natürlich Portugal ganz vorne und die haben natürlich gleich Zuckerrohr herbeigeschafft, um das dort anzubauen. Das ging da gerade noch auf Madeira. Das hatte dann später ja auch, also Zuckerrohr und Sklaven, da gibt es ja einen Zusammenhang. Also die Sklaven der Neuzeit werden ja eingesetzt, eben gerade auch für den Zuckerrohr, für das Zuckerrohr, Zuckerrohranbau. Und dann wird also eben Rum produziert, eben aufgrund des Zuckerrohrs. Also zunächst mal wird der Zucker hergestellt und Rum ist nur so eine Art Abfallprodukt, wird aber dann immer wichtiger und heute auf Madeira wird jetzt direkt aus dem Zuckerrohr Rum produziert und nicht einfach nur ein Abfallprodukt. Und die Art und Weise, wie dort Rum hergestellt wird, ist eben genau die französische Art und Weise. Mhm. Und das ist eben das Besondere, weil man sonst denkt, Rum Agricole, das ist ein französisches Produkt, das ist ja auch geschützt und so, tatsächlich, das gilt eben auch für Madeira. Da ist sogar eine garantierte Herkunftsbezeichnung. Genau. GI. Also Rum aus Madeira Da bekommt man das dann auch. Und obwohl das so eine uralte Tradition hat, also seit dem 16. Jahrhundert im Grunde oder 17. Jahrhundert, ist das jetzt wieder neu sozusagen zum Leben erweckt worden. Also jetzt erst neuerdings, am Ende des 20. Jahrhunderts haben die angefangen, das eben auch wieder wertzuschätzen und so zu produzieren, dass man dann eben auch das vielleicht exportieren kann. Genau. Zudem, es gibt gar nicht so viele Rum-Destillen auf der kleinen Insel, insgesamt 5. Und wir haben aus was viel, eigentlich viel ist. Was eigentlich viel ist, genau. Ja, wenn du denkst, ist eine kleine Insel, die sind traditionell für Wein und besonderen Süßwein zuständig, der sogenannte Madeira, der ja auch so heißt, also eine Art von Süßwein. Ist auch in die anderen Sprachen Europas entlehnt worden, also Madeira auf Französisch ist eben genau dieser Wein aus Madeira und dieser Süßwein. Also ganz bekanntes Produkt eigentlich und jetzt machen sie eben auch rum. Ja, und also 5 Destillen auf der Insel und wir hatten quasi jetzt einen Einblick bekommen in 4 Destillen, die Ian da besucht hatte. Und hatte dann daraus die verschiedenen Rumarten oder die Rums mitgebracht. Die unterscheiden sich alle auch, auch von der Bandbreite. Ja. Und da konnten wir das erste Tasting durchführen, was sehr interessant war, muss man wirklich sagen. Ja, und es wird eben auch zum Teil ja, werden ja tatsächlich die Madeira-Fässer, die für die Produktion des Süßweins verwendet werden, dann später zur Rum-Herstellung verwendet. Und dadurch bekommt der Rum eben auch noch so besondere Geschmacksnoten, denn im Holz konserviert sich ja der Madeira-Geschmack, beziehungsweise da sind ja sicherlich auch immer noch so ein paar Reste drin. Dann hat man das, bekommt man dann besondere Geschmackstöne im Rum. Also wirklich sehr interessanter Rum. Und jetzt eigentlich auch, also bei Rhum Agricole hat man ja oft das Phänomen, das Vorbild für die Franzosen war ja tatsächlich der Cognac. Da hat man ja tatsächlich Sorten, die so ein bisschen auch Cognac-artig schmecken. Und bei diesem Madeira-Rum hatte ich den Eindruck, dass das nicht so sehr der Fall war, sondern das war eigentlich immer in allen Fällen ein sehr runder Geschmack. Ja, das stimmt, ja. Ich sehe gerade, ich habe nur jetzt mal kurz geklickt, dass ich den falschen Link genommen habe für den Rum. Aber macht nichts, mir ist mir gerade nur aufgefallen, das korrigiere ich gleich. Weißt du noch, wie die preislich unterwegs waren? Ach, das war eigentlich preislich alles, also ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, fand den aber preislich in einem nicht so teuren Bereich, wie manchmal die Rhum Agricole aus Martinique. Die manchmal ziemlich hohe Preise aufrufen, es sei denn, man kauft direkt vor Ort. Und das ging jetzt hier eigentlich, fand ich. Also es waren sicherlich auch hochpreisige dabei. Ich habe jetzt nicht im Einzelnen die Preise abgefragt. Also ich meine mich zu erinnern, so um die 40 Euro. Ja. Ich glaube es auch. Die haben noch keine Vintage-Rum-Collection, ganz klar, weil es noch nicht so, also zwar sind teilweise die Rumhäuser sehr alt, aber hatten da noch quasi keine so lange Lagerung von Rum, die jetzt irgendwie schon in den Vintage oder super gelagerte Rum waren. Ich glaube, die ältesten, was er so erzählt hat, waren so 10, 12 Jahre alt maximal. Ja, das Problem ist halt, die Tradition ist alt, wie ich ja vorhin schon sagte, aber sie ist erst jetzt wiederbelebt worden. Also sozusagen um die Jahrtausendwende und bis das dann alles in Gang kommt, dann sind natürlich die Ältesten jetzt vielleicht 12, 14 Jahre alt. Ja. Und das ist das ist schon interessant. Also ja. Also kann man sehr empfehlen. Ja, ich habe auch die Links, beziehungsweise das Foto zu den Rums, die wir getestet haben, auch verlinkt in den Shownotes. Und die sind auch alle kaufbar, auch und dementsprechend ist es jetzt nicht unbedingt, was man jetzt sagt, okay, man kriegt das nicht, sondern man kann, wenn man in den Rumwelten ein neues Geschmackserlebnis oder eine neue Kategorie an Rum entdecken möchte, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Mhm. Und das sollte man sich dann mal wirklich zu Gemüte führen. Also gerade für die, die sagen, ja, Rum habe ich jetzt fast durchgespielt oder habe jetzt so alle bekannten Rum-Regionen schon entdeckt, da gibt es jetzt die Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Und ich denke, das ist auch ja. sehr starkes ja. Potenzial. Das hat ein großes Potenzial. Dass man da wirklich nochmal, dass man derer wirklich nochmal als ja gutes, ja weiteres Rum Produktionsgebiet ja. wirklich nochmal zu auf jeden Fall zu Ruhm kommen kann. Also dementsprechend vielleicht jetzt schon kaufen und dann später als Wertanlage im Keller stehen haben. Mhm. Oder kaufen und genießen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, im Übrigen, das kam ja auch drüber bei der bei dem Tasting, die Altersangaben, also nicht die, da steht ja oft das Gründungsdatum der oder das Neugründungsdatum der Distillerie drauf auf der Flasche, das ist jetzt nicht die Altersangabe, genau. Aber wenn da Altersangaben drauf sind und die machen ja tatsächlich Jahrgangsrums, mhm. ist das tatsächlich der Jahrgang, nicht irgendwie Solera-Methode. Genau. Und dann ist das irgendwie neuer Rum, wo nur noch irgendwie ein paar Tropfen Alter drin sind. Ja. Sondern das wird da richtig ernst genommen mit den Jahrgängen. Also man kann tatsächlich dann Jahrgangsrum kaufen. Und das finde ich auch klasse. Also dass da wirklich dann auch so ein Wert auf Qualität gelegt wird. Obwohl die ja das gleiche Problem haben, wie auch sonst, dass eben doch ein großer Angel Share dabei ist, weil es ja. doch sehr warm ist, das Jahr über auf Madeira. Und dann hat er nicht auch viel verfliegt. Genau, aber ich glaube, das machen sie richtig, weil die quasi jetzt ja quasi neu starten. Ja, ja. Dementsprechend willst du halt dann, sage ich mal, schon anfangen mit ehrlich, sonst kauft keiner, genau. Ja. Und ich gerade mein Provider. Hat den, ich habe heute auch gerade, ja. Hat keinen. Ich da jetzt mal bei einem großen Online-Händler nachgucken muss. Ich kann dir mal auch noch einen schicken, wo ich ihn gefunden habe. Es ist genau, Verfügbarkeit ist, glaube ich. Ist noch nicht so. Noch nicht so. Ich glaube, da fehlen noch die Import- und Vertriebswege für die vereinzelten Rums, aber. Wenn man ein bisschen recherchiert, kann man dann schon was finden. Ja, ja. Also auch da vielleicht, wenn jemand jetzt gar nicht weiterkommt, kann er uns auch bitte einfach mal eine Nachricht schreiben und dann kann man auch was empfehlen, vielleicht, wo wir es gekauft haben oder einen Link zukommen. Natürlich sind wir jetzt da nicht beteiligt oder sonst irgendwie sowas darum. Ja, müssen wir nicht irgendeinen super billigen Spirituosenhändler anpreisen. Genau. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht gut, weil da muss man hinterher auch Erfahrungen sammeln, ob man das wirklich will. Ah ja, ja, ich sehe schon. Das ist schon ein Thema. Also wie gesagt, das ist noch nicht ganz so alles ganz da, wie man es braucht. Also jetzt so von den... Naja, die Folge heißt Trends und wir zeigen natürlich Sachen, die erst kommen werden. Ja. Deshalb kann man die jetzt noch nicht so gut hier kaufen. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend. Ich muss tatsächlich sagen, das ist mir nachher wieder eingefallen. Ich hatte auch erst gedacht, Madeira rum, was soll das sein? Mir ist aber nachher aufgefallen, dass ich am Rande einer Geburtstagsfeier vor längerer Zeit, also vor Corona, so einer Gartenparty, eben auch eine Sommelierin, ich weiß nicht, ob man das sagt auf Deutsch, also eine Weinexpertin getroffen habe, die auch gerade Madeira Wein vertritt, allerdings auch nicht nur den süßen, sondern diese eher unbekannten normalen Weinsorten. Und die hatte auch erwähnt, dass es da jetzt Rum gäbe. Also es ist dann schon, ich habe das dann nur nicht weiter verfolgt. Also das ist wohl doch im Kommen. Ah ja, jetzt hier die großen Versandländer, da findet man schon mal zwischendurch das ein oder andere aus Madeira. Nicht so viel, aber ja, interessant. Also wie gesagt, es gibt da 5 Destillen und von viel davon haben wir probiert. Alles sehr gut. Kannst du dich noch erinnern, was dir am besten geschmeckt hatte? Oh, habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Die waren eigentlich alle ziemlich gut. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir direkt einen aufgeschrieben. Ich müsste jetzt mal meine Fotos nochmal anschauen. Vielleicht, aber die haben wir auch veröffentlicht. Wir veröffentlichen ja unsere Fotos, bei der Gelegenheit kann man nochmal darauf hinweisen, immer bei Instagram. Also nicht, weil wir jetzt Facebook besonders unterstützen wollen, sondern weil das einfach die Foto-Community geworden ist, ja, wo irgendwie alle hinschauen. Und man will natürlich schon auch irgendwie wahrgenommen werden. Und deshalb machen wir das da. Genau, das sind auch die alle begleitenden Fotos für die folgenden, also für die folgenden Folgen auch drin und auch unsere Eindrücke noch so zwischendurch vom Event. Das heißt, wer da mal so ein Gefühl bekommen möchte, wie es da aussieht, was wir gemacht haben, findet da, glaube ich, so die ganzen Fotos. Und wer weiter Fotos gucken möchte, wir haben alle bekannten Hashtags vom Event in unseren Bildern auch drin. Thematisiert. Hast du denn einen Favoriten aus Madeira? Ich hatte den letzten, hatte ich als Favoriten. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Dieser Oraisino Hirino. Den fand ich sehr gut. Das ist der einzige, was mir hängen geblieben ist. Bei den anderen bin ich mir einfach nicht mehr sicher. Aber da hatte ich... Naja, ich fand den letzten dann ein bisschen, also ich bin ja mehr so für die fruchtigeren Sorten und da hätte ich dann vielleicht einen anderen gewählt. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr genau in Erinnerung. Oh, ihr seht, das war zu früh am Morgen mit dem Alkohol. Ist dann geschwunden so langsam. Ja, sie überdeckt durch andere... Ja, das Gute ist, dass wir nach dem Tasting mit Ian Burrell natürlich ganz kurz dazu überreden konnten, ein kurzes Interview zu führen. Gerade wieso und warum. Ist ja auch ein sehr nachgefragter Mensch. Ja. Muss man, also wenn man da nicht gleich zuschlägt, klappt es nicht. Wir hatten das ja schon vor 2 Jahren mal versucht. Da war er dann weg. Das stimmt, der ist immer ziemlich busy, was ich ja verstehen kann. Und wir haben gesagt, okay, wir machen einfach diesmal direkt nach dem Vortrag, sprechen wir ihn an. Das hat ja auch geklappt. Und hatten dann die Gelegenheit, ein kurzes Interview mit ihm zu führen. Martin hat das in dem Fall gemacht. Ja, ich habe dann auch noch so gefragt, wie man Global Rum Ambassador wird, falls das ein Berufswunsch bei unseren Hörern ist. aber am besten hören wir es uns einfach an. Und, würde ich sagen, dann, Ian, gib Gas. That's ready. Go. Yeah, we're here with Ian Burrell, Global Ambassador of Rum. Ja, Mann. What does a Global Ambassador of Rum do besides drinking rum? That's exactly what I do. I drink rum. I travel around the world, spreading the gospel according to rum. Talking about the different styles of rums, how rum is drunk, the history of rum, where rum is today, and where rum is going in the future. Mm-hmm. Yeah. And how do you become a global ambassador? You just love rum and tell the world that you want to become an ambassador for rum, and that's it. Ah. That's it. Just love rum and tell the world about it. That's how easy it is. But you're paid. Oh, I'm paid now, but when I started off, I wasn't. You build up a name, a reputation, some conviction, and then people then say, oh yeah, I'd like to hire this guy to talk about my rum. And that's how it's happened. And now I'm working with not only brands, but also working with governments We're talking about Madeira. Talking about Madeira rums, yeah. So what's special about Madeira rum? Well, I mean, Madeira rums is very special, especially in Europe, because Madeira rums, they're one of the only rums or only countries that are allowed to actually call their rums agricultural rums. So they make their rums from fresh sugarcane juice, similar to rums you get from like the French Caribbean and the French colonies. But the great thing with Madeira rums is not only because their sugarcane has to come from the island, but the history and heritage behind sugarcane on the island is a history of sugarcane. So a lot of sugarcane that ended up in the Caribbean and in Brazil came from Madeira. But then also the Madeira wine, which is world famous, is an input and the influence into the types of rums they make. So that's one of the reasons why they use a lot of Madeira casks, which are highly prized and valued. Mm-hmm. So they make a different style of rum from some of the other agricoles from the French Caribbean. But it's unique. Mm-hmm. And that's why it's important to understand understand a little bit about Madeira rums and have it on your bar, in your restaurant, and offer that to your guests as a nice way to either start a meal or finish a meal. Mm-hmm. But Madeiran rum, well, although the sugarcane on Madeira has a long tradition, I saw that most of the distilleries are rather young. They are. Well, I mean, they're young, but what happens in places like Madeira, just the same as in the Caribbean, a lot of sugar mills were very old. I mean, sugar has been in Madeira since like 1425. So there's a lot of sugar mills. At one time, there would have been at least a couple of hundred sugar mills. But because the price of sugar goes down, because of things like sugar beet comes up, the sugar mills then start to lose profitability and they start to close down. So they consolidate. So some of the sugar distilleries, sugar refineries that you see in Madeira now are a consolidation of maybe five or six different distilleries that were before the company actually set up. So they may have set up like in 1890, but there would have been a consolidation of five or six different refineries that were operating in the 1700s or even 1800s. So they have a long tradition, but they've consolidated from lots of older facilities. And then with the rum companies as well, some come, some go, and then some see a future prosperous. The new distillery, 2006, it's only 14 years old, making the William Hinton brand, but they're making some great tasting rums at the moment. So they're doing 6-year-olds, 7-year-olds, 8-year-olds. In the future, we'll have some 10, 15, 12-year-olds from that particular distillery. So yeah, some of them are new, but they have a tradition of making sugarcane distillates for many, many years before. Yeah, and the rums that you had with you were very strong. Oh yeah, well, and typical of Madeira. Madeiras love their strong rums. I mean, the natural rum, as they call it, the light white rums, would be about 50% ABV, and that would be used drunk neat. It'd be drunk in a cocktail or a punch. So yeah, that 50%. But the last two that we tried were cask strength, and the cask strengths really showcase what the barrels do. They were like 52 plus. One was 59. And then they'll do rums for the European market. They're just getting into the European market. So they'll make some rums at like 40%, 46%, depending on which market they're looking to sell the rums to. So yeah, in general, Madeira rums can be strong, but you play to your audience. If you want to get into a market that's only used to drinking 40% or 45%, you make a rum for that market. With the last two we tried at a cask strength, that is made for a limited audience. That is made for the rum geeks that want to taste cask strength rums. Big heavy flavors. And that's why they've done that. They would never have done this at cask strength like 10 years ago, 15 years ago. This is something new to them because they're adapting to the rum drinker that we see today. Yeah. Well, and what will be the next place you're going? The next place I'm going, back to London, because I have my Rum Fest at the end of this week, which is the world's longest running rum festival. So I'll be doing that. We have our trade day on the Friday. We have the Rum Fest on the Saturday. And we have the new spiced rum show, which really showcases some of the new spiced rums that we're seeing in the market. So that's the next trip back to London. Then after London, I think I'm going to be chilling for a while. And I'm in Barbados, back to Barbados for a big rum event there at the end of October, beginning of November. Yeah. Well, thank you very much. Oh, danke schön. Have a good time. Yeah, I will. I will. And cheers. Make sure you drink rum. So, da sind wir wieder zurück. Da hört man schön, wie enthusiastisch er doch ist. Und ja, also das ist halt auch die Type. Er ist auf jeden Fall. Ist wirklich, der hat Hummel im Arsch, der gibt Gas, der ist also echt lustig. Und wie gesagt, also ich kann es immer wieder nur betonen, Vorträge von ihm sind extrem unterhaltsam. Und man lernt macht ganz, das ganz sehr ganz unterhaltsam, viel. Aber man lernt viel. Also es ist nicht einfach so, dass er nur Witze macht, sondern er hat dann auch Inhalte und er hat das auch gut vorbereitet. Und man kann dann da auch wirklich was lernen. Es gibt auch diverse YouTube-Videos und Co., wo er auch, also Aufzeichnungen von anderen Events, das lohnt sich reinzugucken. Also Wissensvermittlung auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Ja. Ja, das war Madeira Rums. Dann sind wir ja weitergegangen nach Martinique, oder? Genau, dann sind wir weitergegangen nach Martinique, also das nächste Tasting. Also jetzt nicht direkt danach, das war sogar der nächste Tag erst. Weil ich ja auf Martinique war und auch bei St. James war, also ich kenne das ja vor Ort, wollten wir dann dazu auch was hören. Das heißt, Moment mal, wir haben jetzt was übersprungen, wo wir keine Aufnahme haben, aber da können wir doch wenigstens auch noch drüber sprechen. Wir haben doch auch noch über Spiced Rum. Ja, das haben wir eigentlich, kommt das anschließend. Ach, das kommt danach. Genau. Okay. Ah, erst St. James und dann Spice. Ja. Ja, okay, also dann erst St. James. Wie gesagt, da gab es einen Vertreter, der St. James Rum vorgestellt hat, auch die verschiedenen Sorten, auch hier nochmal die gesamte Diversität des Rums. Und da waren halt Sorten dabei, die ich nicht kannte, weil das Produktportfolio bei St. James doch nochmal erweitert worden ist. Mhm. Was damals, also was heißt damals, 2018 ist ja noch nicht so lange her, 2018 gab es zwar auch schon viele Rums bei St. James, aber nicht diese Vielfalt, weil jetzt das Programm nochmal erweitert worden ist, einmal um biologische, also Bio-Rums, also Bio-Zuckerrohr. Und dann haben sie ja auch noch so ja, ein Produkt, was ich auch besonders gut fand, das heißt dann Raw Rum. Mhm. Das ist also das Destillat, wie es aus der Kolonne kommt, wir wissen jetzt, das heißt Kolonne, Destillationskolonne, und das ist eben sozusagen der reine Rum, ohne dass man hinterher noch was dazufügt. Es ist ja tatsächlich erlaubt beim Rum, also je nach Herkunftsgebiet, muss man halt immer auch genau überlegen, minimale Mengen dem Rohprodukt noch dazu zu tun, also das sozusagen zu süßen, aber jetzt nicht mit Fremdzucker, sondern mit Zuckerrohrzucker, Zuckerrohrzucker, beziehungsweise im Saft aus Zuckerrohr, also um es nochmal zu sagen, Rum Agricole oder Agricole Rum wird eben direkt aus dem fermentierten Zuckerrohrsaft gemacht, also auch auf Madeira, während ja die meisten Rums aus der Melasse gemacht werden, also aus eingedickten Zuckerrohren. Da gibt es noch so ein drittes Verfahren, wo nur so ein bisschen eingedickt wird. Und hier wird eben der Rum direkt hergestellt. Also die dieser Saft, der ausgedrückt wird aus dem Zuckerrohr, das wird also so maschinell mazeriert. Dann kommt da halt eine Flüssigkeit raus, relativ klare Flüssigkeit, die sehr süß schmeckt. Das ist eben der flüssige Zucker, der dann eben bei der Zuckerproduktion eingedickt wird und so weiter. Und dann wird eben kristallisiert er eben. Aber hier wird jetzt eben diese Flüssigkeit genommen, die wird fermentiert, die wird also stehen gelassen, und die fermentiert eben gerade bei wärmeren Temperaturen, wie sie auf Martinique eben bestehen, sehr schnell, also innerhalb eines Tages, 24 Stunden reicht da aus, und man muss dann auch relativ schnell rangehen und es dann weiterverarbeiten. Mhm. Also es wird so eine Art, ja, das schmeckt so ein bisschen weinartig, dieser fermentierte Saft. Und der wird dann eben destilliert. Und zwar destilliert in sogenannten Kolonnen. Mhm. Das heißt, also, das ist eigentlich eben ein Destillator, der gleichzeitig rektifiziert. Das heißt, also, es steigt immer weiter auf in der Kolonne. Wird dann immer wieder, kühlt wieder ab, wird wieder destilliert, und dann hat man am Ende eben, dann kann man mit diesen Kolonnen eben auch sehr hochprozentigen Rum oder Alkohol herstellen. Man kann, wenn man das intensiv betreibt, also tatsächlich über 90% Alkoholgehalt dabei rausbekommen. Mhm. So weit geht es jetzt nicht. In der Regel wird also das destilliert bis etwa 65, manchmal auch über 70-prozentigen Alkohol, und dann wird eben verdünnt. Genau, runter. Und das passiert hier nicht bei dem Raw Rum. Ja. Die haben halt hier dann auch weißen Rum gehabt. Klar, das Destillat ist klar. Und dann haben sie hier also weißen Rum auch ausgeschenkt mit 73,5%, so wie er aus der Destilliermaschine kommt, zum Destillator kommt. Und das ist wirklich, war sehr interessant, auch geschmacklich. Genau, wir hatten, am Anfang waren wir etwas überrascht, dass wir jetzt hier einen Rum haben, der über 70% ist. Ich hatte in meinem Kopf, drin, dass der komplett scharf wird. Der wird viel zu intensiv sein. Ja, kein das Geschmack. War die Vorstellung, genau. Aber das war krass. Naja, dass er keinen Geschmack hat, konnte man nicht ernehmen, weil es gerade aus diesem Glas besonders heftig genau, Geruch. Roch. Ja, ja. Es liegt natürlich daran, durch den starken Alkoholgehalt verfliegt er schneller und man hatte dann tatsächlich schon so einen Rumnebel genau. um sich herum. Ja. Das roch schon intensiv. Dadurch war klar, dass es nicht einfach geschmacklos ist. Genau. Aber erzähl weiter, wie war dann dein Eindruck? Genau, und dann tranken wir also wirklich immer diesen Minischluck von diesem Rum und er war extrem fruchtig. Also ich hätte es nicht gedacht, er war sehr, sehr fruchtig. Im Geschmack war er auch schön rund, leicht ölig und im Abgang war er auch gar nicht scharf. Nee, der war gar nicht scharf. Das ist eben das Besondere. Ich habe dran genippt und man merkte dann schon die sehr starke Wärme an der Zunge, weil natürlich der viele Alkohol dann eben auch dazu so einer Wärmewirkung führt. Mhm. Und die Gefäße erweitern sich, es wird ja auch die Flüssigkeit dann entzogen. Das wirkte aber nicht scharf. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Gefahr dabei, denn der schmeckt. Ja. Ne? Aber man kann natürlich jetzt nicht, also so einen Schluck 73,5%igen Alkohol, das ist natürlich heftig. Ja? Da ist man dann gleich besoffen von einem winzigen Schluck schon. Aber geschmacklich wirklich sehr angenehm. Also muss ich wirklich sagen. Ja, vielleicht noch kurz 74,2% hat er. Ach, sogar 74,2, noch mehr. Genau. Also wir sind bei kurz vor 75, also da ist nichts mehr viel anderes als Alkohol. Mhm. Interessant ist, hast du schon gesagt, Brut de Cologne heißt er ja. Und ich habe. Ja, Brut de Cologne ist das Französische für Raw Rum. Ich habe jetzt das Englische verwendet, weil er das so im Vortrag gesagt hat. Aber Brut de Cologne steht drauf und ist auch der offizielle Name. Genau. Aber interessant ist, dass er auf der Homepage von St. James leider nirgends auftaucht. Und ich habe auch geguckt, den zu kaufen ist schwierig. Also, er hat ja gesagt, es ist ein ganz neues Produkt. Ja. Aber das wollen sie weiter ausbauen. Genau. Und hast du den gefunden, wo man den kaufen kann? Ich hatte den auch schon geguckt. Ich habe nicht gefunden. Gab es nicht. Aber ist ganz schwierig. Sie verlinken auf ihrer Instagram-Seite quasi auch die Empfehlung, wie man den natürlich gut verwenden kann. Für was braucht man denn so einen starken Rum, ist die Frage. Natürlich kann man als Sipping-Rum nutzen. Also wie gesagt, geschmacklich sehr, sehr interessant. Aber er ist natürlich für ein für ein klassisches martinikisches Erfrischungsgetränk quasi auch da. Mhm. Der kommt da ganz gut, so empfehlen sind auch. Der sogenannte Tea Punch. Und man nehme da 5 Zentiliter von diesem sehr starken Rum, 2 Zentiliter Zuckerrohrsirup und einen Teil an Zitronen oder Limette und das ein bisschen aufgefüllt mit optional Wasser verdünnt, hat man natürlich ein ideales landestypisches Erfrischungsgetränk. Normalerweise nimmt man da den 50%igen. Ja, genau. Und hier haben sie aber jetzt, wie gesagt, den 74%igen dafür genommen. Wird mir auch angeboten. Ich suchte gerade nach dem Hochprozentigen. Ja. Und angeboten wird mir Lamonie, also andere Distillerie, 50%iger, für ganz günstig auch sogar. Hier sehe ich gerade 21,99 €. Das ist richtig günstig. Und ich finde diesen Weißen von Lamonie auch sehr, sehr gut. Ja, also ja. Wenn man die Branche machen will, finde ich mit dem weißen Rum von Lamonie schmeckt es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja, und dann ging es halt weiter in der Vintage-Kollektion. Also Vintage Rum ist jetzt bei St. James natürlich auch ein großes Thema. Und dann hatten ist aber eben auch ein neueres Thema. Auch ein neueres Thema, genau, wo es auch so ganz stark drauf setzen. Ich glaube, das ging mit 2000 los. Ich habe ja den auch gekauft, den gibt's nicht mehr, zu kaufen, den Millésime, den Rum aus dem Jahr 2000. Mhm. Allerdings haben sie dann tatsächlich so eine Art Solera-Methode den 2000er noch fortgesetzt, ich glaube bis 2010 oder so, immer wieder aufgefüllt. Und da habe ich ja im Grunde die letzte Flasche gekauft. Mhm. Die musste noch aus der Vitrine rausgeholt. Ja, ja. Ich habe dann argumentiert im Laden, also mal ist doch eh Schluss. Genau. In der Dann brauchen wir nicht mehr ausstellen, wenn wir auch nicht mehr kaufen können. Dann nach Rückfrage mit der Leitung, mit der Geschäftsleitung, kam ich dann die letzte Flasche aus der Vitrine. Okay. Ja. Und die anderen drei, also wie gesagt, sind dann die klassischen Vintage-Rums. Da haben wir probiert einen Rum aus dem Jahre 2015, was quasi so der neueste, die neueste Vintage-Kollektion war, dann aus dem Jahr 1999 und aus dem Jahr 2003. Ja, also wie gesagt, um das Jahr 2000 ging das wohl los, dass man mehr Wert auf Vintage, also Vintage gab es natürlich immer, aber mehr Wert darauf gelegt hat und heute findet man eigentlich bei den Rom Agricoles also von Martinique immer auch Vintage. Mhm. Ja, also auch HSE und wie sie alle heißen, haben wir auch schon eine Sendung drüber gemacht, haben jetzt inzwischen Vintage. Ja. Und da haben wir alle durchprobiert und natürlich St. James qualitativ, also sind also auch einer meiner Lieblingsrums, muss ich tatsächlich sagen. Ist wirklich top. Mhm. Also gerade für die Leute, die so ein bisschen auf dieses mehr Cognac-artige stehen und so. Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, die St. James sind nicht eher Cognac-artig. Ich glaube, sie sind eher etwas leichter zu trinken, sind eher fruchtigere Rums. Ja, die jüngeren, die älteren dann nicht. Wir hatten ja zum Schluss auch einen älteren, der stimmt, der dann auch so ein bisschen, ja, pikant war. Genau, ja. Das ist dann schon, ja, das ist ja beim Rum die Geschichte. Das ist zwar auch da, so je älter die werden, insbesondere wenn sie dann auch Vintage sind, umso teurer werden sie, aber ich finde halt, die Jüngeren sind interessanter, weil sie geschmacklich komplexer sind durch die Fruchtnoten, die dann später ein bisschen verloren gehen, wenn sich eben der Rum mehr so in so eine Art Cognac verwandelt. Ja, genau. Na, also wie gesagt, das ist aus dem Zuckerrohr kann man ganz, ganz viel machen. Das ist halt wirklich ähnlich wie man ja auch aus Weintrauben viele Geschmäcke rausholen kann. Mhm. Kann man das auch aus dem Zuckerrohr machen und dann noch kombiniert natürlich mit den Fässern. Okay, aber dann mit der längeren Dauer gibt es dann so ein bestimmtes Geschmacksprofil, insbesondere bei den Agricole-Rums, die dann Cognac-ähnlich ist. Also ich habe jetzt auch das Wort gelernt, ist auch ein Wort, was ich mitbringe vom Barkonvent, Rancio, also Rancio Spanisch eben, eigentlich ranzig, das ist das deutsche Wort ranzig, das ist über das wahrscheinlich Westgotische ins Spanische gekommen ist. Und dieses Wort bezeichnet nach Spanisch nicht unbedingt das, was wir unter ranzig verstehen, sondern mehr so ein Firnis-Geschmack, eben so diesen Cognac-typischen Geschmack. Und das ist dann wiederum als Fremdwort entlehnt worden. Und auch die Franzosen sprechen jetzt von einer Geschmacksrichtung Rancio. Ja, klingt schöner. Dieses was wir dann auch bei diesem älteren Rum haben und dann auch noch beim Armagnac, auf den wir noch kommen werden. Ja, und was ich so ein bisschen umschreibe mit einer Cognac-ähnlichen Geschmacksnote. Das stimmt. Also der letzte wirklich, die Frage ist halt, wenn man diesen Geschmack möchte, möchte man dann einen Rum trinken oder nimmt man einen Cognac? Das ist so diese Thematik. Wir hatten es ja öfters schon auch in den letzten Jahren mal besprochen. Es gibt dann Spirituosen, die ab einem gewissen Alter einfach schmecken wie andere Spirituosen. Mhm. Da muss man sich halt entscheiden. Wenn man das mag, soll man das. Ja, muss man denken, nimmt man vielleicht lieber das Original. Auf der anderen Seite hat natürlich dann der Rum vielleicht immer noch so eine Restfruchtnote, die dann doch ganz interessant ist. Genau, die dann vielleicht ein Cognac dann nicht haben kann. Man muss eben da genau gucken und da sind eben die Geschmäcker unterschiedlich. Ja. Also sicherlich gibt es beim Cognac auch nochmal, da muss man sich auch nochmal richtig durchprobieren. Mhm. Da gibt es natürlich gerade bei den Top-Cognac-Sorten eben auch aus diesem inneren Bereich um die Stadt Cognac herum, gibt es natürlich ja, viele, die so ein bisschen drauf getrimmt sind, ein bisschen einheitlich zu schmecken, weil sie eben vermarktet werden unter großen Markennamen. Und da darf jetzt nicht so eine große Geschmacksbreite drin sein. Aber wenn man da so ein bisschen von wegkommt, noch zu den kleineren Destillerien, wenn eine Cognac-Produktion ist ja immer Handarbeit mit der Doppeldestillation und so, dann gibt es da sicherlich auch tolle Geschmacksnoten. Mhm. Ich meine ja, nicht umsonst ist der Cognac so berühmt. Mhm, ja. Aber ich würde jetzt auch den Wein nicht schlecht reden. Da findet man auch Perlen des Geschmacks. Man muss sich eben auch durchprobieren. Ja, auf jeden Fall war es für uns also extrem interessant und vor allem gerade, weil St. James, glaube ich, wir beide persönlich auch sehr, sehr mögen und dann natürlich einen Einblick in diese Kategorie zu bekommen, war schon richtig klasse. Mhm. Ja. Das muss man einfach so sagen. Der Vortrag wurde gehalten von Don Ferrari und Merlin Braun und wir konnten auch dann nach diesem Vortrag ein Interview für mit Don. Und Don auch, also natürlich Know-how ohne Ende, muss man einfach so sagen. Ja. Kommt natürlich als Repräsentator der Firma natürlich auch da. Ist er gut unterwegs. Auch sehr charismatischer Mensch auch, muss man wirklich sagen. Und der hat uns dann auch nach dem Vortrag ein paar Minuten Zeit geschenkt, mal zu erklären, warum er diese Auswahl getroffen hat und was er damit erreichen wollte. Ja, ich würde sagen, dann muss das an. Hören wir mal Don an und Ton ab. Let's go. Yeah, hello. We're standing here with Don from Martinique. So what firm do you represent? So I have the chance to work for a group called La Martiniquaise Bardinet, the owner of Rome St. James in Martinique. Mm-hmm. So what's special about this rum? Oh, this rum is very special because it had a very, very long history. Mm-hmm. It all started in 1765, so long time ago, in Martinique, in the city of Saint-Pierre. At the beginning, it was an hospital with monks because they were using rum in order to help in the hospital, of course. And then they started to make it a business with St. James. Mm-hmm. Yeah, and you offered us four vintage rums. So what is special about vintage rums? Absolutely, Martin, you're right. So today we had the chance to try four different vintages. So we started with the 2021 Brut de Cologne at 74.2%, so at a very high ABV. It's an organic rum, and this one is very interesting because with this rum, you can really feel the sugar cane. Yes, it's right. I was very surprised about this. Is it legal to sell? Absolutely, it's legal. We only do legal thing. I don't know. In Martinique, you can. Actually, I didn't see it. I was in Martinique. I was at St. James, and I didn't see that. I would have bought it. It's a new release. Ah, it's a new release. Because I was then 2019. You have to come back. Yeah. We have some now at the distillery. Will. Then we had some 2015 vintage, a cuvée called Cellar Reserve. Mm-hmm. Very important for us because 2015 is the 20 years old anniversary of the AOC Martinique, the geographical indication that we have in 1996. So interesting vintage, a bit rainy in Martinique, but we believe that this product is very good with mainly first fill bourbon and bottle at 51.3%. Yes, I think it was really good. I liked Thank it you very sir. Much. Then we tried a 1999. This is bottled in 2016, so 17 years old, very, very old agricole, bottled at 14.9%, only a small cask, bourbon cask of 200 liters, American oak, Quercus alba in Latin. So really a collector, really something that we love. Again, all natural, a lot of angel share, a lot of evaporation, 8%. So almost nothing left inside the barrel, except for you guys today at BC. And then we finished with a 2003 vintage, here only in ex-cognac, so French Oak. Mm-hmm. Bottle at 56.4%, another limited edition. Bottle in 2018, so 15 years old, and only 2,100 bottles for all the world. So very, very, very limited edition. Mm-hmm. I hope that you guys enjoyed. Yes, but it was very dense. I think one has to leave it open for some time. You're completely right, Martin. The idea here is the concentration is super, super high, more than 1,000 grams of esters per hectoliter of pure alcohol, so a lot of aromas. So my recommendation is to use a small glass to pour it and then to come back 24 hours later, the day after, and you will see it will completely be open and different. Well, all of them were really surprising, but the one that surprised me the most was the first one, actually, because I couldn't believe that it was that strong, because the taste is so smooth and fruity. I really enjoyed that. You're completely right. I mean, it's super, super high in alcohol, but the balance is there. And when you distill a product right, even if it's very, very high in alcohol, it's all a question of balance. It's like wine. It's like in everything. It's all about balance. So when the balance is here, you can really go up in degrees, for sure. Yeah, well, that's good. Is there a tendency in the liquor market in general that people tend to go to high vintage or high quality products and vintage rum or something like that? People are drinking less, so they're drinking better, more expensive, and that's the idea to do premium product that you have just to test it, not to drink all the bottle, but just to enjoy it with your friend and your family. And also with this high ABV, it's very interesting because the more alcohol you have, the more aroma you have also. And also the more alcohol you have, the less you need to filter. You know, if you are above 46-48% ABV, you don't need to chill filter, for example. If you bottle at 40%, you need a chill filtration, so your product will be clean, but you will lose a bit of taste also. So with this kind of product, we don't chill filter because of the high ABV. But yes, there is a demand for it, and we are very happy to be part of the development of Agricole in the world and in Germany. But the problem with such good quality rum is that you don't want to put it into cocktails because it's sort of... I don't agree with you, Martin. I think that, you know, sometimes you can be in the mood to do very fancy cocktail, very expensive cocktail. So why not? There's some very famous house of cognac or of champagne making cocktail. So in rum, it's the same. Our recommendation is to taste it neat. But sometimes if the bartender is good, you can also highlight the product in cocktail. So this is why we recommend some cocktail with a focus on the spirits. As we said before, the Vieux Carré, the Sazerac, the Old Fashioned, all these kind of drinks that highlight the spirits. In this case, Rum Agricole. And are there some plans for new products with St. James? Absolutely. We are working on new vintages coming on the market for 2022. So for now, it's still a bit a secret. But for you, I can tell you a bit that we are looking very closely to 2001 in terms of year for a good vintage. So you will have it in Germany for sure with our distributor, Mack & Schule. That's good. So what are your impressions of the Bar Convent? Is that your first visit? Or I'm an old, old guy. I knew the Bar Convent a long time ago, and we are very happy to be back. It's very, very nice, and we hope that next year is going to be even bigger, because there will be new hall and bigger stand. But for now, it's a good meeting, and we are and very the happy. The change of venue? I mean, you know, in 10 years, we will say that the oldest venue was not good. And it's always, you know, people sometimes don't like new stuff. But I'm sure that in a few years, everybody will have forgotten about the last venue and everybody will be happy at the new venue for BCB for at least 10 years, I see. Thank you very much for your impressions. Thank you, Martin. Thank you, Peter. Yeah. I hope that you had a good show and good drinks, and come to St. James for a cocktail. Yes. Yeah. Well, thank you. Thank you, sir. Zurück sind wir. Auch da hat wieder Martin das Interview geführt. Man muss so sagen, nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, dass nur Martin den Leute interviewt hat. Nee, wir haben uns aufgeteilt. Wir haben das aufgeteilt. Aber auch so ein bisschen natürlich nach Interesse. Ja. Und jetzt hatte ich da so ein bisschen die Rum-Leute. Das heißt, beim Armagnac ja auch, weil das ja auch mein Interesse ist, habe ich auch das Interview geführt. Dafür hattet ihr ja schon in der letzten Folge ein Interview mit Peter und in der nächsten Folge bei den Fillern kommt Peter dann auch wieder zum Zuge. Und zwar viel ausführlicher. Also insofern ist das jetzt sozusagen meine Folge. Das ist so ein bisschen, ja. Ja, ich rede jetzt ja auch schon mehr. Nicht, dass er jetzt denkt, wir haben jetzt das nicht gemacht, sondern wir haben es uns aufgeteilt. Ja, und ich bin irgendwie zum Rum-Fan mutiert. Ja. Ja, wirklich, mutiert ist das richtig. Habe ich früher, wenn ich jetzt so zurückdenke, Rum, also ich weiß nicht, wann das losging. Also kurz vor meiner Reise nach Martinique, es war schon vorher. Ich hatte das Rum-Interesse. Ich weiß noch, wie wir da Rum so ein bisschen auch entdeckt haben durch andere, die uns da Sachen empfohlen haben. Und ja, mit größerer Zeit steigt eben auch die Begeisterung, weil es wirklich ein so vielfältiges Getränk ist. Und man kann so viel rausmachen. Wenn man es jetzt nicht stark trinken will, ich habe neulich mal, da war es sehr kalt, ich kam in meine Wohnung, die gerade noch nicht beheizt war. Das war in der Übergangszeit manchmal ein bisschen schwierig. Und es war kalt und ich war jetzt zu Hause und ich habe mir gedacht, Mensch, bis die Heizung da ist, ich mache mir mal einen Grog. Und habe dann auch mit einem Edelrum, der Firma Riese, von den Jungferninseln, einen Grog gemacht. Und ich muss wirklich sagen, sehr lecker. Also gerade da kommen dann nochmal so die Geschmacksvariationen gut zum Tragen. Also es ist einfach zu machen. Einfach ein bisschen heißes Wasser auf den Rum. Eigentlich sollte das nicht so viel sein. Also dieses Standard-Grog, dass sie da so einen Schuss Rum reintun und da so ein Teeglas nehmen und das auffüllen mit Wasser, ist zu viel. Also ich würde sagen, Mischungsverhältnis 1:1 oder vielleicht 1:2 allerhöchstens. Und dann hat man halt noch so den richtig fruchtigen Rumgeschmack und das ist schon schön. Ja. Und ich meine 1:2, ja, hat man ja den Alkoholgehalt schon deutlich reduziert. Ja, das stimmt. Ja, das ist dann schon sehr reduziert. Und ja, klar, natürlich auch die Alternativen, wenn man nicht zu sagen kann, okay, man hat vielleicht nicht so guten Rum zu Hause oder vielleicht einem schmeckt auch das nicht. Ja, aber Alternative. Der Grog schmeckt mit gutem Rum auch noch besser. Ja, genau, ja. Das ist ja der Punkt. Die Leute sagen immer, ja, hier, das ist mein Kochwein oder das ist auch dieser, tun wir es essen oder daraus machen wir Grog, da nehmen wir jetzt irgend sowas mit Rumaroma. Nee, das ist es nicht. Also dann, ich glaube, richtig teurer ist besser. Ja, definitiv. Da also weil die Geschmackseffekte da auch drin sind. Und die bleiben ja, ich meine, es ist ja nur Wasser, was dabei ist. Das ist wirklich so, ja. Ja. Ja, dann waren wir, wie gesagt, bei St. James durch. Wir haben am letzten Tag noch kurz am Stand noch ein bisschen was probiert, also nochmal nachprobiert. Wir wollten eigentlich nochmal ganz kurz mit Don. Ja, waren leider dann nicht mehr da. Ja, genau. Das ist so ein bisschen auch das Problem beim letzten Tag des Barkonvents. Aber ja, er wollte uns ja auch, also ich habe ja im Interview, habt ihr ja gehört, er auch darauf hingewiesen, dass man vielleicht sowas nicht gut in Cocktails trinken kann, wenn das schon so ein teurer Rum ist, ob man den dann im Cocktail will. Und da war er anderer Meinung, meinte, er könnte, am Stand könnten wir tolle Cocktails auch noch mit teuren Rums. Genau, wir sollten mal einen Vergleich machen. Ja. Problem in Anführungszeichen war, also wie gesagt, wir waren am letzten Tag noch da, weil wir sagten, komm, guck, machen wir es oder machen wir es nicht, wir gucken mal kurz vorbei. Gab zwei Probleme. Erstmal schon war Don weg, zum zweiten war von dem Rum, wo wir den Cocktail im Vergleich hätten trinken wollen, quasi nur noch ein Finkernäppchen da, war also nicht mehr da. Da haben wir uns entschieden, das dann nochmal doch pur zu probieren nochmal und dann auf den Cocktail zu verzichten. Das war eigentlich war okay, muss man sagen. Ich habe jetzt nicht dahinter getrauert, aber natürlich hätte ich es gerne im Vergleich probiert. Aber da ist es jetzt einfach so gelaufen. Mein Gott, ist halt so. Halb so wild. Es wird wieder Gelegenheit geben, denn ich denke, wir haben vielleicht nochmal die Chance auf ein Barkonvent und dann denke, dass St. James dann auch wieder dabei sein. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ja, wir bleiben beim Rum-Thema. Jetzt kommt quasi der dritte Part rum. Und zwar waren wir in einem Vortrag, der hieß The Third Wave Spiced Rums. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, für Spiced Rum. Gibt ja bei manchen bei vielen Rum-Fans, die sagen so, Spiced Rum ist kein richtiger Rum und bla und hin und jenes. Ich bin da also persönlich sehr, sehr offen für Spiced Rum. Also ich mag auch so ein paar wirklich sehr niedrigpreisige Rums, die halt spiced sind, von wirklich sehr großen Brands, die sehr günstig, die ich persönlich im Geschmack sehr, sehr lecker finde. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal, was denn die dritte Welle an Spiced Rum ist. Das heißt, warum ist es die dritte Welle? Es gab schon logischerweise zwei Wellen vorher. Ich kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern, wie die anderen beiden Wellen hießen. Die zweite Welle war aber nur quasi dominiert von Bacardi, gell? Captain Morgan. Captain Morgan, stimmt. Captain Morgan, genau. Die ganze zweite Welle ist Captain Morgan. War wohl 80%, oder? War das an. Genau, weil praktisch das Spiced Rum schlechthin Captain Morgan halt war. Ja, genau. Weil die erste war sozusagen die traditionelle, wo eigentlich die Distillerien oft auch so ein Spice-Variante im Programm hatten. Mhm. Und dann gab es eben Captain Morgan, die das Ganze übernommen haben und damit auch ein bisschen die Reputation kaputt gemacht haben. Das stimmt, ja. Und die dritte Welle ist halt jetzt die kleinen Distillerien oder die Blender, die jetzt wieder anfangen, vorsichtig und mit besonderen Geschmacksnoten das zu machen. Wir erinnern uns, war ja schon vor Jahren beim Barkonvent bei Revolte. Ja. Die hatten ja da diesen Falernum, glaube ich. Genau. Und dann hatten sie ja auch den Spiced. Genau. Direkt. Ja, Falernum ist so ein Rum. Likör. Also. Genau. Und jetzt haben wir quasi bei Philipp Duff hat dann einen Vortrag gehalten zum Thema Spiced Rum. Und natürlich waren wir da, weil wir auch sehr interessiert waren, was es so an Spiced Rum gibt und was da für Hintergrundinformationen ist. Und du hast recht, ja, Captain Morgan, ich habe hier gerade nochmal die Folien vor mir, zu sehen, dass jetzt in den USA, glaube ich, hat die Zahlen rausgeholt. Da hatte Captain Morgan Verkauf an Zahlen, das war einfach brutal. Mhm. Die haben quasi 11,9 Millionen Umsatz gemacht. Und muss man sich vorstellen, nur mit dem Spiced Rum war damit die auf der Welt die 13. Spiced Rum von Captain Morgan war in der. Das ist ja nur Captain Morgan, genau, keine Spice. Genau, war quasi die am 13. häufigste verkaufte Spirituose weltweit. Mhm. Quasi nur mit dem, Anführungszeichen, einem Produkt, was sie da hatten. Alle anderen waren komplett hinten dran gehangen. Und auch das Jahr 2020 waren auch gerade für den Spiced Rum Bereich hatten doch relativ viele Einbußen einstreichen müssen. Mhm. Und trotzdem ist Captain Morgan auch in diesem Zeitraum extrem gewachsen. Das muss man sich mal schon vorstellen, dass die mit diesem quasi einem Produktbrand da wirklich so den Markt bestimmt haben oder nach wie vor noch bestimmen. Ja, aber ja, es ist Diageo, ne? Genau, Diageo. Also haben auch ordentlich Marketing gemacht. Das ist halt auch ein Marketing-Effekt. Natürlich. Dann vielleicht. Und sie nehmen halt schon, also man kann schon sagen, dass es vielleicht auch nicht ein wirklich schlechtes Produkt ist. Sie nehmen halt Rum aus der Karibik und Gewürze aus der Karibik. Ja, kann man jetzt eigentlich auch nicht meckern, obwohl. Ja, es ist halt ein Massenprodukt. Mhm. Ja, es ist aber scheinbar ein sehr beliebtes Massenprodukt. Naja. Durch diese tollen Gewürzmischungen und Kompositionen, die sie da drin haben, ist er auch sehr kompatibel mit einer sehr großen Bandbreite auch an Cocktails oder auch Longdrinks. Das heißt, dadurch kommt es auch, dass der auch so gefragt ist und auch so gut ankommt. Und auch, finde ich, Preis-Leistung ist da auch wirklich hervorragend. Ne? Also das kann man auch nicht anders sagen. Klar, Massenproduktion natürlich auch. Aber du kriegst wirklich ein gutes Produkt für einen wirklich sehr, sehr ordentlichen Preis. Und dann kommt noch auch dazu, dass es gar nicht als Rum verkauft wird. Genau. Sondern nur eine Spirituose ist, genau. weil viele der Captain Morgan Produkte, gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen, unter 40% liegen. Ja, genau. Je nachdem, was für ein Land man unterwegs auch ist. Ja, ne? Also gerade in Deutschland ist es dann quasi nur es ist halt kein wird es nicht als Rum deklariert. Glaube ich auch vorteilhaft wegen Steuern und Co. Gibt es dann kommt wieder eine andere Bepreisungsliga rein. Und dementsprechend hat man das gemacht. Ja, der Original Spice, das ist das Hauptprodukt, der hat eben nur 35%. Aber die haben ja auch andere, das ist ja eine Riesenauswahl. Genau. Allerdings hängt das auch wieder von den Ländern ab. Genau. Bestimmte gibt es überhaupt nicht in Deutschland. Mhm. Ne? Also diese ganzen Fruchtsorten und so, die sind wirklich nur für die USA. Genau. Und dann gibt es wiederum, was Phil gesagt hatte, dass es Spiced Rums natürlich gibt, die es in den USA nicht gibt, weil es halt verschiedene Importverbote gibt für verschiedene Gewürze. Stimmt, Tonkabohnen. Tonkabohnen zum Beispiel, genau. Ja. Da. Aber da sind wir jetzt wieder weg von Captain Morgan. Die haben das stimmt. Nicht. Aber wir hatten eben da verschiedene und Tonkabohnen geht halt nicht hin. Genau. USA. Ja, da hatten wir also auf jeden Fall fünf Rums zur Auswahl. Also wir könnten vielleicht auch sagen, warum es die nicht gibt in den USA. Wegen irgendwas, weiß ich gar nicht mehr, warum es war. Ja, die sollen einmal so eine Drogenwirkung haben und krebserregend. Genau, ja. Ja, natürlich, aber wenn du ganz viele davon isst, aber in dem Rum. Ist ja nichts drin. Also, es ist. Ne, viele Dinge, wenn du die in großen Mengen zu dir nimmst, sind krebserregend. Ja. Ne, also, das tut man ja nicht. Genau, und dementsprechend hatte er diesmal eine Auswahl von fünf Rums dabei. Ich glaube, er kannte auch nicht alle, also nicht alle probiert. Er kannte sie vom Namen her und vom Datenblatt her. Und der Vortrag begann etwas holperig. Wir mussten eingreifen, zum Glück waren wir da. Das muss man sich mal vorstellen. Ein großer Saal, alle möglichen Leute hören zu und das Genussgast-Team muss steuernd eingreifen. Genau, bevor dieser Vortrag aus dem Ruder läuft. Ja. Und zwar, wir hatten es ja gestern schon mal erwähnt, dass sie dieses Jahr leider ja auf diese Blätter verzichtet haben, wo die Proben drauf gehören. Dass man halt so die Proben halt zwischen 1, 2, 3, 4, 5 hat. Und es ging los, dass, ich weiß nicht, ob es im Vortrag er falsch, in der falschen Reihenfolge hatte oder ob die Instruktionen an die Leute, die Samples verteilt haben, falsch gelaufen sind. Das wissen wir halt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, weil wir davon einen Rum bereits kannten, auch geschmacklich kannten, haben wir natürlich überall mal dran gerochen und dann haben wir festgestellt, so, oh, das ist also die falsche Reihenfolge und auch der falsche Geschmack. Und dementsprechend konnten wir dann Phil dann, weil wir zum Glück auch erste Reihe saßen, ihm das quasi zurufen und dementsprechend konnte er dann auf unsere Expertise dann zurückgreifen und den Vortrag dann in die richtige Richtung lenken. Ich glaube, wir haben ihm noch zwei, drei Mal noch geholfen. Er hat uns noch zwei, drei Sachen gefragt, gell? Als wir da vorne dran saßen. Das war dann schon so ein bisschen, ja, es war natürlich schon auch lustig. Mhm. Es war jetzt, ich glaube, er hat sich auch nicht jetzt angegriffen gefühlt, sondern war eher Profi. Und war ja wirklich, wirklich nützlich, dass wir da interveniert haben. Und es war ja tatsächlich so, also, naja, die den Rum ausgeteilt haben, haben aus ihrer Sicht von links nach rechts hin aufgestellt. Genau. Und damit war das aus unserer Sicht falsch rum. Genau. Und das Gleiche war eben auch passiert auf der Bühne. Ja. Sodass für den Vortragenden das auch wiederum falsch rum war. Aber jetzt auch nochmal gespiegelt zu unserer Reihenfolge. Ne? Weil ja auf der Bühne aufgebaut wurde von vorne und bei uns eben auch dann von vorne. Genau, also es war ein großes Durcheinander. Genau. Und dementsprechend haben wir dann zum Glück helfen können und hatten dann das Ganze nochmal mit durchgeführt. Ja, was gab es denn dann für Rums? Es gab vier oder fünf gab es zum Probieren. Vier, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon so lange her. Ich gucke gerade nach dem Foto. Ja, wir haben ja ein Foto gemacht, genau. Und zwar gab es, ich überlege, wir haben fünf Tastinggläser gehabt und auch fünf Rums. Du hast recht, ja, fünf Rums waren. Rums, ja. Genau. Und wir haben dann die fünf Rums probiert, alle ganz unterschiedlich, auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Natürlich auch einen dabei, den wir auch kannten, der für Phil aber auch ganz neu war, das erste Mal. Ja, wir kannten ihn schon. Sondern der wusste nicht, dass, wie er sagte, Westerhofen, Germany, so ein bekanntes Rumanbaugebiet ist. Wenn er wüsste, dass eigentlich Westerhofen ein Stadtteil von Worms ist oder bei Worms liegt, in Rheinland-Pfalz, und es eine kleine Manufaktur ist von Revolte. Mhm, Revolte, genau. Und hat auch einen guten Spiced Rum einfach herstellt. Und ja, dementsprechend war es dann schon ein bisschen lustig, dass er auch auf den Geschmack oder beziehungsweise den so überrascht war, dass das wirklich ein sehr leckeres Produkt ist. Natürlich auch alle anderen, die da waren. Was uns beiden, glaube ich, auch sehr gut geschmeckt hat, war der Black Tears. Ja, ein kubanischer Rum. Ja. Und wirklich klasse. Also geschmacklich sehr schön. Also das Verhältnis von Rum und karibischen Gewürzen war schön. Also leichten so ein, weil da wohl auch Kakao ein bisschen drin ist, also einen leicht schokoladigen Geschmack. Also sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Genau, der wird Black Tears wird 1 bis 2 Jahren in Ex-Bourbon-Fässer gelagert. Und dann kommt drin ist süße und geräucherte Paprika. Und die entwickelt halt quasi diese Aromen, wo schon Maha sagte, Kakao, Kaffeearomen. Wirklich sehr, sehr lecker. Glaube ich auch preislich extrem interessant. Ja, ganz günstig. Muss man wirklich sagen, der wirklich, wirklich ganz toll ist. Und wir hatten auch dann noch, der andere war auch sehr, der hat mir auch sehr gut geschmeckt, dieser, wie hieß denn der eigentlich richtig? Spirit Union Queen Pineapple and Spice. Kannst du dich dran erinnern? Mhm. Ja, der war wo der uns gut lecker. Schmeckte, aber als wir den Preis gesehen haben, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch lieber einen von Tiki. Mhm. Weil der war zwar lecker, also auch klar, hier ein Spice drum mit Ananas drin. Und bisschen Zimt und gerosteten, wie heißen sie auf Deutsch, Kokosnüssen. War sehr lecker, hat gut geschmeckt, aber hat uns sehr extrem an den Tiki Lovers rum erinnert. Und war auch preislich dann scheinbar auch etwas intensiveres Produkt. Also daher fand ich schon eine schöne Bandbreite. Ja, na, der erste war ja auch sehr sonderbar, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, das war ja, der ist ja in der Firma Brewdog. Genau. Also eine Craft-Bier-Brauerei aus in Schottland. Schottland, die genau. Aber auch in Deutschland Niederlassungen haben, also in Berlin zum Beispiel, genau. Da in Mariendorf, in dieser neuen Parkanlage, da haben die ja so ein altes Gebäude übernommen und dort eben machen sie auch ihr Craft-Bier. Aber sie machen eben auch andere Sachen. Sie machen eben auch Rum, sie destillieren halt auch. Genau. Und Brewdog Distilling Company, und da gibt es eben diese 500 Cuts, wo halt ganz viele Botanicals drin sind. Genau. Also ein bisschen Gin-artig. Ja. War interessant, hat mich jetzt aber nicht so gereizt, dass ich ihn gleich kaufen würde. Aber ist auch mal was anderes. Genau. Also klar. Und nach wie vor, meine Revolte Spice Rum, den habe ich ja eh zu Hause. Ja. Geht auch jetzt langsam zur Neige. Das ist schon ein sehr schönes Produkt. Genau. Man hat auch gemerkt, weil, wie gesagt, in der Preisrange waren die alle schon, sage ich mal, nicht High-End-Bereich, aber, sage ich mal, gehobene Mittelklasse. Mhm. Und auch da beim Revolte habe ich mir gemerkt, man merkt irgendwie schon, dass der qualitativ echt wirklich, wirklich gut ist. Also gemacht und auch geschmacklich ist es nach wie vor ein tolles Produkt, waren natürlich andere auch große namhafte dabei. Das ist schon, also muss ich nicht verstecken. Nee, muss ich nicht verstecken. Also wirklich, also von denen würde ich fast sagen, also natürlich nicht der billigste, vielleicht der zweitgünstigste, sagen wir mal, aber bestimmt der edelste, also wenn man es vom Geschmack sehen möchte. Mhm. Ja. Also war auch ein toller Vortrag. Leider hatte Phil nach dem Vortrag keine Zeit für uns, weil er musste irgendwie schon los und konnten natürlich mit ihm kein Interview führen. Wir probieren das nochmal, vielleicht beim nächsten Event. Aber wie gesagt, er hat auch tolle, also auch einen tollen Vortragsstil, er hat natürlich ein riesiges Know-how und ist dann wirklich auch, also auch eine tolle Auswahl hat er da genommen, das muss man wirklich sagen. Dementsprechend hat uns auch dieser Vortrag sehr viel Spaß gemacht. War auch der letzte an einem Dienstagabend schon, da waren wir auch dann ziemlich auch durch. Gell? Das war der Tag, finde ich, Dienstag war so für mich der intensivste Tag. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht warum, wir haben auch gar nicht so viel Alkohol an dem Tag getrunken, also wirklich ganz, ganz marginal, aber es war irgendwie, der Tag war irgendwie anstrengend, obwohl wir da auch nicht so viele Interviews geführt haben. Wir hatten ja am ersten Tag, glaube ich, die meisten Interviews geführt. Aber trotzdem, das war für mich auch der Tag, wo ich dann am Dienstagabend echt wirklich, wirklich platt war. Ja, ich auch. Naja, wir hatten sehr viele neue Eindrücke am Dienstag. Und das ist natürlich, muss natürlich auch entsprechend verarbeitet werden. Ne? Klar. Das hat einen schon mental dann eben auch in Anspruch genommen. Genau, genau. Ja. Ja, dann ging es weiter. Wir bleiben am Thema rum. Nee, Quatsch, wir beenden das Thema rum. Wollte ich gerade sagen. Ich war jetzt etwas, was kommt denn jetzt noch von dir? Und dann waren wir auch bei einem Tasting am anderen Tag, aber ein Tasting zum Thema Armagnac. Ja. Also, der kleine Bruder des Cognacs. Der kleine Bruder des Cognacs, wobei man ihm da Unrecht tut, glaube ich. Wieder etwas anders hergestellt. Nämlich wieder Column Still, also wie heißt das? Kolonnen Destillation. Destillation. Ja. Oder mit einer Destillationskolonne eben. Genau. Also so eine Art Turm, wo man eben die verschiedenen Gänge in einem macht. Also man braucht da nicht wie beim Cognac das zweimal machen. Aber das ist auch im Armagnac-Gebiet sehr ich soll mal sagen, sehr traditionell und es wird auch handwerklich gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass da große Destillierapparate stehen, sondern oft ist halt so, dass die verschiedenen Armagnac-Produzenten gar keine eigene Destilliermaschine haben, sondern dann wird im Dorf es rumgereicht. Da gibt es mobile Distillen, ja? Mobile Distillen, die eben auf so einem Wagen, früher eben an einer Kutsche, einem Kutschanhänger, jetzt kann man den auch mit dem Traktor ziehen, angebracht sind und dann kann das dann zu Hause destilliert werden. Ja, und dann gibt's eben auch einen Armagnac-Preis jedes Jahr, wo die besten Armagnacs prämiert werden und dazu auch so richtig so ein Booklet, das haben wir ja auch bekommen, also für jede Saison. Armagnac News, was das ist, glaube ich, das ist Französisch. Ne? Ja, genau. Das ist Französisch, obwohl das so einen englischen Titel hat. Da sind eben die Preisträger alle drin, da sind Artikel zu den verschiedenen Destillerien und also sehr viel Information, auch eben sehr schön gemacht, auch also Hochglanzbroschüre, aber eigentlich ein kleines Buch, also ein kleines Buch, ein DIN A4 formatiges Buch. Die machen eben dann eben auch so einen Wettbewerb. Referentin, die wir dann auch gleich noch hören werden, mit der wir auch ein Interview geführt haben, hat eben hier die Prämierten vorgestellt. Da gibt es also drei Prämierte, die auch sehr schöne Flaschen haben. Erst ein weißer Armagnac, also transparent. Das wusste ich gar nicht, dass es das tatsächlich gibt. Ich meine, klar, der Alkohol ist klar, aber beim Armagnac kommt es ja eben auch auf die Lagerung an und dann nimmt er natürlich dann schon eine Färbung ab von dem Holz. Also hier sehr schöne Armagnacs, die wir da probieren konnten. Und den einen Preisträger mit dem Namen Mixologie hätte ich auch gern gekauft. Aber ist nichts zu kriegen. Man muss halt bedenken, was ich auch nicht wusste, das wurde mir erst in diesem Vortrag richtig nochmal bewusst, als sie dann so ein bisschen erzählt hatte, wie das mit den Preisträgern sind und wie das hergestellt wird und wo und wie, dass es teilweise ein bis zweimal Betriebe sind. Gell? Das ist wirklich dann teilweise wirklich der Armagnac wird dann mit der Destille dann irgendwie an einem Tag in dem Anwesen in der Garage irgendwie dann in Anführungszeichen wegdestilliert. Genau. Mhm. Und dann kommt da halt die verschiedenen Faktoren halt damit dazu. Und das ist dann wirklich so eine richtig kleine Community ist, gell, an Armagnac. Naja. Hersteller. Das ist jetzt nicht irgendwie, viele denken da, also der Cognac ist ja schon doch ein bisschen ein größeres Business und Armagnac ist wirklich, ist winzig. Also das ist wirklich, auch die Mengen, die da produziert werden, es ist wirklich, das sind Kleinstmengen, die wir uns da unterhalten. Mhm. Und es ist wirklich so eine eingefleischte Community und darum hat mich das gewundert, dass dieser Preis da auch so, so eine, ja, erstmal eine große Bedeutung hat, klar, logisch, aber das ist dann auch wirklich so, die meisten kennen sich halt irgendwie untereinander, ja? Die Preiskenner. Es ist halt nicht so, dass man sagt, ja, das sind irgendwelche große Firmen von dem, die da irgendwie anonym irgendwie arbeiten, sondern das ist quasi teilweise auch der Nachbar oder vom Nachbardorf und so. Ja, ist ja ein ganz kleines Gebiet. Das Armagnac-Gebiet ist halt westlich von Toulouse und wirklich ein ganz kleines Gebiet. Mhm. Ja. Ja, und deshalb kennen sich da alle und helfen sich dann auch gegenseitig aus. Ja. Und ja. Wie ist denn, ja, wir werden es ja gleich mal hören, aber der Weg zu Armagnac ist ja auch ein kein gängiger, ist jetzt nicht so eine Spirituose, also eher eine Nischenspirituose, wo er sagt, okay, da gibt es jetzt wirklich das stimmt. Ganz, ganz viel. Ja, es hat eben auch, der Armagnac hat jetzt auch nicht so einen großen Ruf wie der Cognac. Ne? Das ist eben immer, und wir haben es ja jetzt vorhin auch gesagt, der kleine Bruder, obwohl es schon anders ist. Das wird anders hergestellt, das ist auch geschmacklich vielleicht nicht genau gleich. Ja. Und es gibt natürlich auch da sehr unterschiedliche. Mhm. Also ich fand diesen Mixologie Armagnac ausgesprochen lecker. Ist eigentlich auch von einem größeren Anbieter, Clé de Duc, aber wie gesagt, den gab es halt nicht. Ich habe aber auch zum Beispiel einen einfachen Clé de Duc bei mir zu Hause und ich finde den nicht so lecker. Ne? Das ist halt immer der Punkt. Ich fand auch hier diesen klaren Armagnac interessant, auch mit einer sehr schönen Flasche. Ja. Da ist so ein bisschen wie so eine Destillierkolonne gemacht. Die Flasche ist auch nicht gerade, die ist an der einen Seite so ein bisschen eingebuchtet. Mhm. Ja, also wie gesagt, auch die Flasche sehr schön, macht sicherlich auch ein schönes Geschenk her. Aber es ist eben, ja, wie gesagt, alles mit kleiner Auflage. Und schlecht zu bekommen. Mhm. Also ich habe ja nun auch wirklich bei den Herstellern direkt nachgeguckt auf den Webseiten und es wird nicht angeboten. Mhm. Also kann man nichts machen. Preis gewonnen und schon genau. Preis gewonnen, nicht gekauft, genau. Das ist irgendwie interessant. Ja. Ja, dann haben wir mit Hanna, die hat an dem Tag direkt da hinten dran noch einen zweiten Vortrag gehalten auf der Mainstage. Genau. Zu was für ein Thema war das eigentlich? Ja, die Queer Community. Genau. Queer Community in den Bars. Also wie macht man öffnet man die Bars für jeden? Öffnet man die Bar für jeden. Genau. Also wie schafft man das, dass eben auch das Publikum divers ist und so. Und dazu habe ich sie dann auch noch im Interview befragt, aber das könnt ihr ja selber hören. Genau, dann haben wir sie quasi dann, weil sie dann direkt los musste, haben wir uns mit ihr verabredet und haben dann das Interview quasi im Nachgang aufgenommen. Und ja. Ja, die beiden Veranstaltungen waren halt direkt hintereinander. Ja. Das war ein bisschen schade, ne? Weil dann eben nicht die Möglichkeit zum Nachgespräch so richtig bestand. Gut, wir haben uns dann nochmal verabredet, aber das tun ja viele nicht. Also es ist, ja, hätte man in der Planung vielleicht ein bisschen besser drauf achten können. Ja, und zudem war ja auch dann der Vortrag auf der Mainstage, das heißt, die musste dann auch noch ein Stück weiter laufen. Das heißt, wir hatten auch bei dem Vortrag auch wirklich keine Zeit für großartige Fragen, sondern sie musste quasi direkt ihre Sachen packen und direkt los. Das war so ein bisschen schade. Ja, ja. Ja, hören wir uns das Song an. Genau, würde ich sagen, dann hat auch da hat Maha das Interview geführt. Auch die Fotos zum Interview und Co. findet ihr in unseren Shownotes. Einfach draufklicken. Ja, das hat dann Peter gemacht. Genau, ich habe dann die Fotos in Technik gemacht mit unserem mobilen Setup. Und dann würde ich sagen, dann mal ein Interview ab. Ja. Ja, hello. We we are we have to start again. Don't worry. Don't worry, I can see. Hello, I'm sitting here with Hanna and we met at your talk about Armagnac. So, what's special about Armagnac? Oh my goodness. Well, it's a spirit that I love, and I, you know, I feel very warmly towards Armagnac as an underdog in the spirits world, because, you know, not very many people know it particularly well. And actually the production of it is very humble and personal, and it's a spirit that breathes and speaks of its location. You know, it's a love song to Gascony. Mm-hmm. Yeah, well, that's it's really something very special, and therefore, well, interesting, because for many people it's something new. So you presented prize-winning Armagnacs here. So what prizes did they win? Yes. So every year there is a competition in Gascony where all of the producers of Armagnac get together and they judge all of the Armagnacs from that year. And they narrow it down and narrow it down until they get a final 12. And then they have some guest judges that come in and they judge the final 12 Armagnacs and they give out prizes. I was really lucky to be one of the judges one year. So I've seen this competition in the flesh, and it's fantastic because it's actually a bit like going to a village hall where they're giving out the prizes and everyone is there expectantly. And yeah, it's called the Talents of Armagnac. The Talent de Armagnac. And the prizes given will be several. You know, there's a good 20 or so, but the ones that we showed today were all silver or gold medalists. Because sadly, the competition didn't happen last year because of the pandemic. It was from winners from previous competitions, but hope it's going to come back soon because it's a wonderful thing. Mm-hmm. Yeah. Well, you are a specialist on spirits and you teach. But is there how did you discover Armagnac? Well, you must have always known about it because that's your specialty, but yeah. So as a cocktail bartender, Armagnac was occasionally an important part of the back bar. So when I worked at Milk and Honey, the proprietor, Jonathan Downey, really well-known man in the British cocktail industry, he loved Armagnac. So we had many at Milk and Honey, and I learned a little bit about them, you know, in the way a bartender will learn about them. But it was when I became a spirits educator that I felt that my understanding of the spirit was a little bit too small. So I really wanted to try and learn more. And in particular, it's because it's made in an unusual way. Short column stills that are run continuously with only a few plates, distillation strengths that are really low, a real diversity to the grapes that are being used. And so I reached out to the BNIA, who are the governing body for Armagnac, and kindly they invited me over. And before I went, I was just asking for some information. I didn't really ask to go to Armagnac, but they said the best way to understand this is to come. And that's something that they're really keen to do, is get people the opportunity to go there and taste it and smell it and touch it and truly understand it. So I was very fortunate in that respect. And I've kept up my relationship with the BNIA, and now sometimes I will do some education for them. Mm-hmm. Yeah, when we tried to find the Armagnacs that you presented at your talk on the internet, it was very difficult because most of them aren't sold in the usual stores. So how can one, is there a special way to get hold of these prize-winning Armagnacs? Yeah, so there's a real array and a number of Armagnac brands that are exporting, but many of them will be focusing on particular countries. So I think, in a way, when you're looking for good quality Armagnac, the best thing to do is start with what you can find that's near you. There will always be some fabulous brands. Mm-hmm. I feel like the quality of Armagnac is universally quite high as a starting point. So, yeah, particularly the ones that are exported. Mm-hmm. But it's true, because these are small producers and they live in a very rural part of France. They don't necessarily have these channels of distribution that we see with larger brands and larger companies. So it kind of makes finding them a fun game of, you know, procuring lovely, lovely examples. Mm-hmm. Yeah, interesting. So are there any trends and tendencies about Armagnac? Is it a spirit that is, that is in the trend, is coming up? What do you think about it? So if we look at the production of Armagnac, it's probably going to stay the same. Fine quality, but doing things in a very traditional way. You look at what they do, it's been very much the same for hundreds of years. But when we look at the market for Armagnac, that is something that is emerging and growing and changing, because I think it's long been thought of as solely as a digestive to have with cigars or an after dinner thing. And don't get me wrong, it's fantastic for that purpose. But you can also use younger Armagnacs to mix with. And the cocktail industry, I think, is opening their eyes to these undiscovered special spirits that we have all around us in Europe, you know? So I'm excited about what Armagnac has in store, and it's really exciting to see the BNIA modernizing as well and moving with that cocktail culture, moving with the drinks movement. Yeah. And when here at the Bar Convent, you had another talk on the queer community. Yes. And how to make your bar welcome for everybody, in two words. I found that very interesting. The wordplay is quite good. So what are the difficulties for the queer community when going to a bar? Yeah, so we wanted very much to put on a talk that was all about creating spaces, hospitality spaces, where people feel truly welcome, because that is the nature of hospitality. Hospitality is a welcome to all. The definition is offering a welcome to any stranger, making them feel safe, making them feel at home. And so often I think we can, if we do not appreciate someone else's experiences or even struggles, we might not always make space for them. And the hospitality community doesn't always serve a diverse group of people. So I suppose we started our talk posing a question of why is it that we do not have a rich culture of LGBTQIA persons working in hospitality? Why is it they are not coming to our bars? Because this is not such a small minority of people, actually, it's quite large. So that was the supposition of the talk, and really we ended up talking about how spaces can be more welcoming, how we can welcome in people when it comes to hiring policies, how we can make sure that people feel celebrated for who they are and to be who they are. And for me, I've worked in the industry for 21 years, lots of time behind cocktail bars, lots of experience there. I feel like it's time that we move with the modern world, and the modern world is changing, and we must change our hospitality to fit it. I find that in Berlin, the bar scene is quite compartmentalized, so to speak. So there are gay bars, there are bars for women, there are heterosexual bars, so to speak, or bars where queer people wouldn't like to go, or wouldn't go. And do you think that's a problem, that the bars specialize on a certain public? Well, no, I don't think that's a problem. And I think it's important that we do have spaces that are reserved for particular groups of people, if that's what makes them feel safe and able to connect with their community or particular cultures. Definitely not the ultimate goal is to assimilate everybody. But when we talk about LGBTQIA people, actually, it's much broader than just this is a gay bar. Because gay bars often aren't that diverse themselves, you know? They might be for one very narrow section of the gay community or the queer community. So this was really about talking about genderqueer people, trans people, LGBTQIA people in all forms, and really placed in space and architecture, as well as hospitality and service. And I must say that it was thanks to Dr. Lo Marshall, who is my wife as well, and an academic on this topic, that we were able to bring a very considered, knowledgeable and academic approach to this discussion. So yeah, it was really wonderful to work together on that. Yeah, well, interesting. And what's your impression of the Bar Convent in general, and especially where the queer community comes in? Yeah, so BCB is such a fixture on the calendar every year. You know, I've been several times. I've always enjoyed it. And I'm very enthusiastic about the incredible array of spirits that you can try here. Really, you're spoiled for choice. So many brands come with so many interesting things to try. This year's a little interesting because obviously post-pandemic, the footfall is a little lighter, but it's quite nice in a way because you can move around and it's a little bit quiet and not quite so overwhelming. But in terms of the queer community, I hope that we will start to incorporate events that celebrate queer culture in the hospitality community more and more at these events. So it's something that I've discussed with Angus, who is the education director here, and let's see, watch this space. Let's see what's to come. I would obviously love to have a big gay disco at BCB one of these days. Yeah, well, thank you very much. Thank you very much. It's delightful to be asked. Thank you. Thank you. Lovely to meet you. Ja, das war jetzt auch. Ja, genau. Ja, das haben wir praktisch ja auch mit dem Interviewteil über die Queer Community in den Bars. Ja, wieder zum allgemeinen Bar-Konvent, zur allgemeinen Bar-Konvent-Thematik zurückgefunden. Ja. Also schließt sich der Kreis zu dem, was wir in der letzten Folge hatten. Ja, genau. Ja, dann ist quasi auch, glaube ich, an dieser Stelle die quasi erste richtige Themenfolge zu dem Event durch. Was haben wir auf der Uhr? Ja, auf der Uhr haben wir auch genug mit den Interviews. Also auch wieder lange Folge. Ja. Die nächsten, ich glaube, werden noch zwei Folgen werden, oder? Was wir noch produzieren? Ja, wir müssen eine Filler-Folge mindestens machen, aber das ist so viel, dass ich fast schon Angst habe, dass das zu viel wird für eine Folge. Müssen wir nochmal dann genau planen. Ja. Und dann haben wir ja noch eine Folge geplant. Ne? Genau. Also wird noch ein bisschen was an Material geben. Wir haben ja auch noch die Sake-Geschichten und wir haben Gin. Ja. Noch alkoholfreie Gins. Ja. Und das ist, kriegen wir bei den Fillern nicht mehr unter. Glaube ich auch. Aber die Fehler müssen wir zuerst machen, weil wir dann hinterher... Aufbauen. Ja, aufbauen. Baut auf. Es wird jetzt komplex. Genau. Wir steigern die Komplexität. Ja. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank bis dahin fürs Zuhören. Wie gesagt, mehr Folgen kommen. Stay tuned. Ja, und auch gerne, wenn ihr Feedback habt oder andere Vorschläge oder wenn ihr irgendwas entdeckt, was wir nicht gefunden haben, zum Beispiel auch zum Kaufen. Was jetzt zum Beispiel diesen tollen Armagnac angeht, dann bitte melden. Genau. Ansonsten, gerne kommentieren, liken, verteilen, uns anschreiben. Ja. Und dann freuen wir uns auf Feedback und wir freuen uns dann auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ja. Dann gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.